Jetzt behaupten mit diabolischer Sorgfalt präpariert die Neider, die Geiferer das Feld. Was eben zitiert Ernst Bloch beschreibt, war der erste Akt einer Tragödie des Unrechts, die 12 furchtbare Jahre dauern wird. Plötzlich ist Karl May ein Jugendvergifter, dessen Bücher schleunigst aus Schülerbibliotheken entfernt werden müssen. Über Nacht ein hergelaufener Betrüger, der nie gehabte Erlebnisse schildert. Die übelste Rolle in diesem kabren Stück hat Münchmeier, Mays allererster Verleger. Münchmeier, ein zwielichtiger Wanderbuchhändler, kommt kurz vor seinem Tod auf eine abgefeimte Idee. Er lässt in längst abgelegte Karl-May-Knüller wie Die Liebe des Ulanen oder das seinerzeit unter dem Pseudonym Kapitän Ramon Diaz de la Escosura erschienene Waldrusschen hinterrücks Pornografisches hineinflicken. Witwe und Nachfolge des Geschäftstüchtigen haben so dann nichts Besseres zu tun, als die nunmehr unsittlichen Schmöker neu unter die Leser zu bringen. Unglückseliges Fazit. Aus dem anfänglichen Urheberrechtsprozess entwickelt sich eine Kette von eskalierenden Verleumdungsverfahren, die den Autor Karl May, man muss es so krass ausdrücken, das Leben kosten werden. Allwöchentlich schickt man mir, dem Sündenbock für den ganzen literarischen Mob, von Pressebüros 50, 60 und 70 Zeitungsausschnitte zu, auf denen ich stellvertretend für sämtliche deutsche Schundschriftsteller hingerichtet werde. Dass Karl May gerade in jenem seinen Ruf systematisch untergrabenen Jahrzehnt die besten Bücher schrieb, bleibt der Bewunderung würdig. Wohl geriet ihm zwischendurch 1905 mit dem sinnbildhaften Drama Babel und Bibel das verwegene Vorhaben, die Bühne zu reformieren, gründlich daneben. Der Theaterdirektor, der dieses Stück aufführen werde, müsse erst noch geboren werden, hatte Verleger Fesenfeld dazu gemerkt. Am 22. März 1912, nur wenige Tage vor dem Tod, hält May vor einem beeindruckten Wiener Auditorium noch einmal einen groß aufgezogenen Vortrag. Das alte, das Lieblingsthema, empor ins Reich der Edelmenschen. Für ihn, den zeitlebens aufrichtig Suchenden, der Zweck des Seelendaseins überhaupt. Was er jedoch in den Romanen erst irreal erfinden musste, die über alles und jedes Erhabenen, in der Musik fand er, der einst in der Gefangenenandacht die Orgel gespielt hatte, das auch in dieser Wirklichkeit Vollkommene.